Die italienische Küstenwache bestätigt, dass nach dem schweren Schiffsunglück vor der Küste Libyens 25 Leichen geborgen wurden. 400 Menschen konnten lebend gerettet werden. Die Zahl der noch vermissten Passagiere ist unklar, sagt Filippo Marini von der Küstenwache im italienischen Fernsehsender Sky. In den ersten Informationen, die wir erhalten haben, war die Rede von 400 bis 600 Flüchtlingen an Bord. Wie man weiß, sind die Anrufer bei solchen Seenotrufen sehr aufgeregt. Wir müssen diese Informationen also noch überprüfen. Das Unglück ereignete sich 15 Seemeilen vor der Küste Libyens. Die Dynamik ist die gleiche wie bei dem schweren Schiffsunglück Mitte April, als 800 Menschen ertranken. Auch diesmal kenterte das Boot erst in dem Moment, als Rettung in Sicht war. Als sich ein irisches Marineschiff dem Kutter näherte, hat es zwei Rettungsboote zu Wasser gelassen. Wegen dieser Rettungsmaßnahmen haben sich vermutlich die Menschen auf eine Seite des Bootes verlagert, das daraufhin umkippte. Die Suche nach den Vermissten dauert an. Insgesamt sind 7 Einheiten daran beteiligt, darunter auch Schiffe der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. In diesem Jahr sind bereits mehr als 2000 Menschen bei dem Versuch gestorben, über das Mittelmeer Europas Küsten zu erreichen.